Yo, Mutti. Was ist Hip-Hop? Yeah. Yeah. Rap macht Dumme dümmer und Schlaue schlauer. Doch die Zweiten blieben nach der Wende hinter der Mauer. Hip-Hop versteht es, lyrisch über sein Penis, ihn größer zu reden, als er wirklich zu sehen ist. Mutti, mich beschämt es, auch wenn du oft erwähnt wirst. Mutterficker heißt nicht, dass das jemals geschehen ist. Lyrischer Leistungssport heißt kein Mord. Ich schreibe nur, was real ist, ich halt mein Wort. Mutti, du findest, das hier ist nur blöder Lärm. Kein Wunder, dass die Kids aber immer blöder werden. Keine Buschmusik, nein, die Stimme der Jugend. Eine Kunst aus Digital und Vocalspuren. Das ist Hip-Hop, ja, das ist, was mich bewegt. Doch leider viel zu oft fernab der Realität. Du sagst, hör auf zu reden, von den Shit kannst du nicht leben. Ja, eigentlich hast du recht und ich muss wieder erklären. Wir bauen keine Häuser und tanzen nicht auf Radseilen. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Ich bin kein guter Koch und versalze die Mahlzeit. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Wir schießen nicht mit Blei und gründen keine Partei. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Du musst dafür nicht studieren und auch kein Arzt sein. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Diese Kani-Jeans kriegt man nicht im Sparmarkt. Der Junge dort trägt nicht die Hose seines Vaters. An der Bar zu rhyme heißt nicht, dass ich Trinker bin. Jedes Kindeskind kennt heute Bling Bebling. Und mein Mic ist nicht mein Freund von nebenan. Ich schwor mir eins, Hip-Hop mein Leben lang. Denn ich hab eben Fun an diesen edlen Klang. Mein Flow auf dem Band macht mich zum Ehrenmann. Mutti, wir reden hier im Ghetto-Slang, weil wir wissen, dass das jeder hier im Ghetto kennt. Das ist kein Trend, das ist ein Lebensstil. Graffiti breaken, rappen ist unser Lebenswillen. Weil wir das Leben füllen mit Bass, Flows und Skills. Und trotzdem passen wir nicht rein ins heile Bild. Der ein Schild und der andere baut einen an. Ey Digga, schau mal da, was für eine Braut, verdammt. Wir sind nicht die Mafia und auch kein Staatsfeind. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Bin kein korrupter Bulle, der wegschaut zur Tatzeit. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Ich bin kein Politiker und sorge nicht für Klarheit. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Wir verkaufen keine Drogen und besuchen dann den Grabstein. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Wir sind keine Terroristen und planen keinen Staatsstreich. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Ich halte keine Predigt und muss auch nicht der Papst sein. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Das ist nicht Beverly Hills und ich will auch kein Star sein. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Ich bin nicht Tony Hawk auf irgendeiner Halfpipe. Doch Hip-Hop ist ehrliche Arbeit. Aber fetzt.